Erster David hatte Söhne, die in Hebron geboren wurden, wobei der erste Amnon von Ahinom und der zweite Daniel von Abigail war. Zweiter der dritte Sohn hieß Absalom, dessen Mutter Macha die Tochter eines Königs war, während der vierte Sohn Adonia von Haggit stammte. Dritter als fünfter Sohn wurde Shephatja von Abital geboren und der sechste war Jitrim, dessen Mutter Igla hieß. Vierter diese sechs Söhne wurden in Hebron geboren, wo David 7 Jahre und 6 Monate regierte, bevor er 33 Jahre lang in Jerusalem herrschte. Fünfter in Jerusalem wurden ihm weitere Söhne geboren, darunter Simea, Shobab, Nathan und Salomo, die alle von Batsua stammten. Sechster außerdem gehörten Jibcha, Elishama und Eliphele zu seinen Söhnen, die in Jerusalem zur Welt kamen. Siebter weitere Söhne waren Noga, Nefik und Japhia, die ebenfalls in der neuen Hauptstadt geboren wurden. Achter schließlich werden Elishama, Eljada und Eliphelet genannt, so dass es insgesamt 9 weitere Söhne in dieser Gruppe waren. Neunter dies waren alle Söhne Davids, wobei die Söhne seiner Nebenfrauen nicht mitgezählt wurden, und Tamar war ihre einzige Schwester. Zehnter auf Salomo folgte sein Sohn Rehabeam, dessen Nachkommen Abia, Isa und Josaphat die nächsten Könige waren. Elfter die Linie setzte sich mit Joram, Ahasja und Jos fort, die nacheinander die Herrschaft übernahmen. Zwölfter danach folgten Amazia, Asaja und Jotam als rechtmäßige Nachfolger auf dem Thron. Dreizehnter die nächsten Könige in der Ahnenreihe waren Ahas, Hiskia und Manasse, die über das Volk regierten. Vierzehnter auf Manasse folgte sein Sohn Amon, dessen Nachfolger schließlich der König Josia war. Fünfzehnter Josia hatte 4 Söhne, nämlich den erstgeborenen Johanan, gefolgt von Joachim, Zedekia und Shalom. 16. Die Söhne von Joachim waren Jechonja und dessen Sohn Zedekia, die ebenfalls zur königlichen Familie gehörten. 17. Während seiner Gefangenschaft hatte Jechonja Söhne, von denen Shealtiel der erste war. 18. Zu seinen weiteren Söhnen gehörten Malchiram, Pedaja, Seniatzar, Jekamja, Hoshama und Netabja. 19. Pedaja hatte 2 Söhne namens Serubbabel und Shimei, während Serubbabel Vater von Meschullam, Hanania und ihrer Schwester Shelomit war. 20. Zu dieser Familie gehörten außerdem noch 5 weitere Söhne, nämlich Hashuba, Ohel, Berechia, Hasadia und Jushapeset. 21. Hanania hatte die Söhne Pelatscha und Jesaja, und es folgten die Nachkommen von Refaja, Anan, Obadja und Shechania. 22. Shechania hatte einen Sohn namens Shemaja, der wiederum 6 Söhne hatte, darunter Hattusch, Jigeal und Baria. 23. Neaja hatte insgesamt 3 Söhne, die Eljonai, Hiskia und Asrikam hießen. 24. Die 7 Söhne von Eljonai waren Hodavia, Eljashib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja und Anani.